Bevor ich sterbe, von Erich Fried, noch einmal sprechen von der Wärme des Lebens, damit doch einige wissen, es ist nicht warm, aber es könnte warm sein. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von der Liebe, damit doch einige sagen, das gab es, das muss es geben. Noch einmal sprechen vom Glück, der Hoffnung auf Glück, damit doch einige fragen, was war das, wann kommt es wieder?